Letzte Dinge. Weg von hier. Die Verlorenheit im Kosmos oder das Aufgehobensein. Was gilt zuletzt? Vor langer Zeit, fast 50 Jahre mag das her sein, ich war unvorstellbar jung, da habe ich geträumt, nachdem ich Segelflieger im Fernsehen erstmals gesehen hatte, dass ich ein Flugkleid trage, abwärts gleite in die Arme der unten Wartenden. Sind das meine Toten? Ob noch was kommt? Noch was? Es ist genug. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Hebräer Kapitel 13, Vers 9. Das war der mir zugedachte Konfirmationsspruch, ein wohlmeinender Wunsch für die weit entfernte Zukunft. Ich sehe mich noch am Altar stehen, knapp 14-jährig, schmächtig, mit Dauerwellen, in einem schwarzen Taftkleid und Stöckelschuhen vor dem ersten Abendmahl. Auch weil ein Foto existiert. Neben der Konfirmandenschar posierte in Talar und Bäffchen der zufrieden lächelnde Pastor F., der am selben Tag Geburtstag hatte wie ich. Nie hatten wir bis dahin versäumt, einander zu gratulieren. Ich glaube, ich habe seine Kirche seither nicht mehr betreten, außer zu Taufen und Trauerfällen in der Familie. Vorgeblich wegen religiöser Zweifel, Missionierung, Kolonialgeschichte, Patriarchat. Aber es steckte wohl noch mehr oder auch anderes dahinter. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Patti Smith, Gloria, 1975. Für meine Mutter war das ein Kummer. Sie hat immer für mich gebetet. Und das war ehrlich, nicht scheinheilig wie sonst manches. Vielleicht hat es ja geholfen. Ein festes Herz. Manchmal fühle ich, wie es fest wird, ohne zu härten. Sie wäre sicher unter denen, die mich auffangen am Ende. Mit Katharina G., mit Karin, Anke Rixer, Steven, Lothar, mit Esther, mit allen innig Geliebten. Sie waren im Traum nicht zu erkennen, nur wohlwollend, zugewandt, freundlich. Jede und jeder durfte einmal, ein einziges Mal fliegen und es gab kein Bedauern. Es war eine Rückkehr, eine umgekehrte Geburt. So viel schuldig bleiben, eigentlich alles. Wem? Den Kindern, meinen allen Kindern. Ich habe wie fast alle versagt, nicht hinreichend widerstanden der ökologischen Massenvernichtung. Und ich habe mitgemacht, wie alle, wenn ich auch nie einverstanden war. Umso schlimmer. Eine Weile habe ich tatsächlich gemeint, ich hätte 1961 den Bau des Atommülllagers Asse unter den Feldern meiner Familie verhindern können. Es gab damals schon Widerstand, aber ich wollte nur weg, weg aus Remlingen. Weg von hier, das ist mein Ziel. Franz Kafka, Der Aufbruch, 1922. Da war ich ja vielleicht zu jung, aber heute protestieren Kinder gegen die Duldung der Klimakatastrophe. Ich habe die Taufsteine und den Asseblick geschrieben, von Gilgamesch erzählt, ein paar Kolumnen verfasst, den Verein Lesart gegründet. Das ist aber auch schon fast alles. Auflage unter 3000, Publikum selten mehr als 20 Leute. Heute könnte ich vielleicht Influencerin werden. Auf YouTube. Naja. Diese heimliche Größenfantasie, wäre ich nicht träge und abgelenkt gewesen, ich hätte zumindest etwas von der Welt retten können. Die mag töricht sein, ist aber unausrottbar. Ausrotten ist ein Nazi-Begriff, kommt von Ausroden, gehört zu Blut und Boden. Eines meiner Projekte hieß Mut und Boden.